Angela Merkel, geboren 1954. Es ist der 30. November 2005. An diesem Tag gibt es bei der Versammlung des Deutschen Bundestags nur einen Menschen, der im Mittelpunkt steht: Angela Merkel. Ihre Regierungserklärung ist heute Tagesordnungspunkt Nummer 1. Alle Augen richten sich auf das Rednerpult, auf die erste Bundeskanzlerin der deutschen Geschichte. Selbstbewusst lässt Angela Merkel den Blick über die Abgeordneten schweifen, bevor sie souverän erläutert, auf welche Themen und Probleme sie und ihr Kabinett in den nächsten Jahren ihre Kräfte und Bemühungen richten werden. Es folgt eine nicht enden wollende Aufzählung von Problemen und Aufgaben, zu denen die Bundeskanzlerin Stellung nimmt. Trotzdem ist Angela Merkel am Schluss ihrer Rede optimistisch. Viele werden sagen, diese Koalition, die geht ja viele kleine Schritte und nicht in einen großen. Ich erwidere Ihnen, ja, genau so machen wir das. Denn wir glauben, dass auch das ein moderner Ansatz sein kann. Es hat sich herausgestellt, dass die Vernetzung von vielen kleinen Computern an vielen Stellen effektiver ist als der eine Großrechner. Der Erfolg des Internets beruht auf genau dieser Philosophie. Deshalb werden wir eine Regierung sein, die diese vielen kleinen Schritte ganz bewusst in Angriff nimmt. Wir werden uns nicht drücken vor dem Handeln. Wir werden eine Regierung der Taten sein. Wir wissen, dass auch wir Rückschläge werden hinnehmen müssen. Aber wir werden eines zeigen. Wir haben große Möglichkeiten in diesem Land. Deutschland ist voller Chancen, nach innen wie nach außen. Dass Deutschland voller Chancen steckt, beweist Angela Merkel selbst mit ihrem Lebensweg und ihrem rasanten Aufstieg in der Politik. Geboren wird Angela Dorothea Kasner am 17. Juli 1954 in Hamburg. Ihr Vater, Horst Kasner, steckt gerade in der Endphase seines Theologiestudiums. Angelas Mutter Herlind, vor ein paar Tagen 26 Jahre alt geworden, freut sich sehr über das verspätete Geburtstagsgeschenk, ihre kleine Tochter. Kaum hat Horst Kasner sein Studium erfolgreich beendet, Angela ist da noch kein Jahr alt, siedelt er mit seiner kleinen Familie in die DDR über. Dort nimmt er zunächst eine Stelle als Pfarrer in einer evangelischen Gemeinde an. 1957 lässt er sich dann in Templin nieder, als Leiter des Pastoralkollegs Waldhof. Horst Kasner hat die Vision, dass Christentum und Sozialismus vereinbar seien. Dieser Glaube wird von Staatsseite nicht geteilt. Vielmehr wird der neue Pfarrer mit Argusaugen beobachtet. Schließlich kommt er aus dem Westen und war dort sogar SPD-Mitglied. Auch seine Frau bekommt die große Skepsis, die ihrem Mann entgegengebracht wird, zu spüren. In ihrer neuen Heimat darf sie ihren Beruf als Latein- und Englischlehrerin nicht mehr ausüben, denn als Frau eines Geistlichen gilt sie als politisch nicht zuverlässig. Zu groß ist die Angst vor anderen Weltanschauungen, die den Kindern den Kopf verdrehen könnten. Sie ist darüber aber nicht übermäßig traurig, sondern widmet ihre Zeit voll und ganz ihrer kleinen Tochter, sowie später auch deren Geschwistern Markus und Irene. Angelas Kindheit ist sehr behütet. Sie kommt erst in der Schulzeit mit anderen Kindern in Kontakt, denn sie besucht weder eine Kinderkrippe noch einen Hort. Als sie 1961 an der Polytechnischen Oberschule in Templin eingeschult wird, ist sie sehr darum bemüht, Freunde zu finden und möchte, wie jedes Kind, dazugehören. Deshalb tritt sie, wie alle anderen Kinder auch, den jungen Pionieren und der SED-Jugendorganisation Freie Deutsche Jugend bei. So sehr die Eltern Angela auch bei allem, was sie tut, unterstützen, an einer Stelle greift ihr Vater doch ein. Angela darf nicht die Jugendfeier empfangen, sondern wird konfirmiert. Hinsichtlich ihrer schulischen Leistungen haben die Eltern mit Angela keine Sorgen. Sie ist eine vorbildliche Schülerin mit herausragenden Noten, vor allem in Mathematik und Russisch. Als die Einserschülerin 1973 ihr Abitur mit einem Notendurchschnitt von 1,0 ablegt, stehen ihr eigentlich alle Möglichkeiten offen, allerdings nur theoretisch. Den Wunsch, Sprachen zu studieren und Lehrerin zu werden, begräbt sie schnell. Denn genau wie ihre Mutter kommt sie in den Augen der DDR-Regierung für den Schuldienst nur eingeschränkt in Frage. Kurz entschlossen schreibt sich Angela deshalb für ein Physikstudium an der Leipziger Karl-Marx-Universität ein. Naturwissenschaften, denkt sie, sind politisch unverfänglich. Ganz wie erwartet kommt Angela mit dem theoretischen Stoff gut zurecht, nur die Experimentalphysik macht ihr Probleme. Mit dem Löten hatte ich Schwierigkeiten und meine Schaltpläne haben in der Praxis meistens nicht funktioniert, gibt sie später zu. Insgesamt erlebt Angela aber eine schöne Studienzeit. Ihre Finanzen bessert sie als Bedienung in einem Studentenclub auf, in dem sie sich zweimal pro Woche die Nacht um die Ohren schlägt. Außerdem ist sie weiterhin in der FDJ tätig, als Sekretärin für Agitation und Propaganda. Eine Position, die Angela Merkel rückblickend gerne als Kulturbeauftragte umschreibt. Jedoch gesteht sie, ich war keine Heldin, ich habe mich angepasst. Kurz gesagt, sie benimmt sich wie eine ganz normale Studentin in der DDR. Auch der Sitte, früh zu heiraten, verschließt sie sich nicht. Sie verliebt sich in ihren Kommilitonen Ulrich Merkel, der ebenfalls Physik studiert. Am 3. September 1977, bereits 3 Jahre nach ihrem Kennenlernen, führt Ulrich seine Angela in einem blauen Kleid zum Traualtar. Nach einem hervorragenden Diplom möchte Angela im Fach Physik promovieren. 1978 bekommt sie eine Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentralinstitut für Physikalische Chemie an der Akademie der Wissenschaften und zieht mit ihrem Mann nach Ost-Berlin. Hier legt sich die strebsame Doktorandin richtig ins Zeug. Als einzige Frau unter 8 Kollegen möchte sie sich keine Blöße geben. Tag ein, Tag aus sitzt sie fleißig am Institut und rechnet und rechnet. Dabei macht sie rasch Fortschritte. Und auch mit den Kollegen versteht sie sich ausgezeichnet. Oft trifft man sich abends oder an Wochenenden zu Festen oder gemeinsamen Unternehmungen. Nur von ihrem Mann entfernt sie sich in dieser Zeit zusehends. Bald schon scheint er nicht mehr zu ihrer kleinen Welt zu gehören. 1982 zieht das Paar schließlich die Konsequenzen und lässt sich scheiden. Angela Merkel reflektiert über diese erste Beziehung. »Wir haben geheiratet, weil alle geheiratet haben. Das hört sich heute blödsinnig an, aber ich bin an die Ehe nicht mit der nötigen Ernsthaftigkeit herangegangen. Ich habe mich getäuscht.« Bereits 2 Jahre später sieht das Leben aber schon wieder ganz anders aus. 1984 lernt Angela an der Akademie den 5 Jahre älteren Chemiker Joachim Sauer kennen und lieben. Und 1986 folgt nach dem persönlichen auch der berufliche Erfolg. Sie erhält den Titel Doctor Rerum Naturalium, Doktor der Naturwissenschaften. 1989 allerdings gerät ihr geordnetes Leben völlig aus den Fugen. Bisher hat sich Angela Merkel kaum an politischen Diskussionen beteiligt. Ihr ganzes Interesse galt ihrer Forschungsarbeit. Jetzt, im November 1989, als die Mauer fällt, ergreift sie auch politischer Tatendrang. Sie möchte etwas bewirken und mit anpacken. Ein Kollege ist ihr behilflich bei der Suche nach einer politischen Heimat. Er gibt ihr den Tipp, sich bei der neu gegründeten Partei Demokratischer Aufbruch zu engagieren. Als Angela bei der Gruppierung vorstellig wird, erfährt sie, dass die Gründer alte Bekannte ihres Vaters sind. Pfarrer Rainer Eppelmann, Pfarrer Friedrich Schurlemmer und der Kirchenanwalt Wolfgang Schnur kennen Horst Kasner noch von ihrer Zeit am Pastoralkolleg Waldhof. Nun helfen Angela die Beziehungen, die ihr Vater zu einflussreichen Leuten der evangelischen Kirche hegt, weiter. In der chaotischen Parteizentrale in Berlin fühlt sich Angela gleich wohl. Hier wird jede Hand gebraucht. Und genau das ist Angelas Motto. Nicht lange fackeln, sondern zupacken. Im Februar 1990 geht ihr Engagement sogar so weit, dass sie sich von ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit an der Akademie beurlauben lässt, damit sie ihre ganze Energie auf die Vorbereitung des Wahlkampfs konzentrieren kann. Und ihr Einsatz zahlt sich aus. Eines Morgens, als der Parteivorsitzende Wolfgang Schnur eine Delegation der Konrad-Adenauer-Stiftung empfangen soll, ist er wieder einmal völlig überlastet. Da sieht der gestresste Mann nur einen Ausweg, die fleißige junge Frau, die ihm in den letzten Tagen so tatkräftig unter die Arme gegriffen hat. Und so wendet er sich an Angela Merkel. Gehen Sie doch mal mit. Als sie erwidert, ich habe keine Legitimation, ist seine schlichte Antwort, dann sind Sie ab jetzt eben Pressesprecherin. Dagegen hat Angela nichts einzuwenden. Kompetent vertritt sie fortan die Belange der Partei nach außen. Das ist nur ein erster Schritt auf der politischen Karriereleiter, dem noch viele weitere folgen werden. Dabei hilft Angela Merkel nicht nur ihre fachliche Kompetenz, sondern auch ihr Geschick, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und das Glück, einflussreiche Förderer zu finden. Das zeigt sich auch im Frühjahr 1990. Der demokratische Aufbruch, der sich dem Wahlbündnis Allianz für Deutschland angeschlossen hat, verzeichnet ein katastrophales Wahlergebnis. Nur 0,9% aller Stimmen. Schuld daran ist unter anderem ein Skandal um den Parteivorsitzenden Wolfgang Schnur, der kurz vor der Wahl als Stasi-Mitarbeiter enttarnt wurde. Die Allianz für Deutschland insgesamt kann die Wähler jedoch überzeugen. Als nun der neue Ministerpräsident Lothar de Maizière sein Kabinett zusammenstellt, gibt ihm Pfarrer Eppelmann einen Tipp. Warum nehmen Sie nicht Angela Merkel als zweite Regierungssprecherin? Ja, warum eigentlich nicht? So oder so ähnlich könnten die Gedanken de Maizières gewesen sein. Und es kommt noch besser. Weil der erste Regierungssprecher an Flugangst leidet, ist es meist Angela, die zu den Treffen der Großen der Politik reist. In ihrer neuen Stellung und ihrer neuen Partei, der CDU, zu der sich im August die Allianz für Deutschland, die Ost- und die West-CDU zusammenschließen, findet sich Angela Merkel mühelos zurecht. Ihre schnelle Auffassungsgabe, ihre Lernbereitschaft und ihre Präzision machen auch bei ihrem neuen Vorgesetzten Eindruck. Ministerpräsident de Maizière bemerkt, sie war einfach da und funktionierte, klar, knapp und präzise. In diesem neuen Umfeld findet Angela einen neuen Förderer, Günter Krause. Der Landesvorsitzende der CDU in Mecklenburg-Vorpommern greift ihr beim nächsten politischen Karriereschritt einem eigenen Wahlkreis unter die Arme. Im Oktober 1990 hat sie es dann geschafft. Erst etwa 3 Monate als Quereinsteigerin in der CDU dabei, hat Angela sich im Wahlkreis 267, der Rügen, Stralsund und Grimmen umfasst, knapp gegen ihre Konkurrenten aus dem Westen durchgesetzt. Doch Angela Merkel ist kein Mensch, der sich auf Lorbeeren ausruht. Als sich ihr die nächste Chance bietet, greift sie ohne zu zögern zu. Am 2. Dezember 1990, dem Tag der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl, übertrifft sie sich selbst. Angela Merkel erringt ein Direktmandat mit einem Stimmenanteil von fast 50% und ist somit Mitglied des Deutschen Bundestags. Ihr Beitritt zur CDU stellt sich als geschickter Schachzug heraus. Ihre beiden Förderer Krause und de Maizière stellen sie Helmut Kohl auf dem Einheitsparteitag der CDU vor. Diese Begegnung zahlt sich aus. Nach dem Wahlsieg der CDU ernennt Bundeskanzler Kohl sie zur Bundesministerin für Frauen und Jugend. Nun ist Angela Merkel also in der großen Politik angekommen. Sie befindet sich auf der Überholspur und nach kurzer Zeit lässt sie ihre einstigen Förderer weit hinter sich. Erst trifft es de Maizière. Im September 1991 muss er als erster stellvertretender Vorsitzender der CDU Deutschlands zurücktreten, da er für die Stasi gearbeitet haben soll. Sein Nachfolger ist niemand anderes als Angela Merkel. 2 Jahre später beerbt sie schließlich Günter Krause und übernimmt den Vorsitz der CDU Mecklenburg-Vorpommern. Unterstützt wird Angela Merkel dabei stets von Helmut Kohl, und so gilt die strebsame Politikerin schnell als Kohls Mädchen. Die graue Maus im Schatten des großen Mannes. Durch ihr eher unscheinbares Auftreten wird sie oft von ihren politischen Gegnern und auch von Leuten aus den eigenen Reihen unterschätzt und belächelt. Trotzdem setzt der Bundeskanzler unbeirrt großes Vertrauen in sie. 1994 ernennt Kohl sie zur Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Das ist ein sehr verantwortungsvoller Posten. Hier stehen große Entscheidungen an, zum Beispiel im Sektor Atomenergie. Und ihre Pläne weiß Angela Merkel auch durchzusetzen. Als sich beispielsweise die Regierung Niedersachsens gegen den ersten Castortransport nach Gorleben massiv zur Wehr setzt, erzwingt Angela Merkel den Transport gegen alle Widerstände, damit geltende Gesetze nicht verletzt werden. Ihre Einstellung ist, man kann die Gesetze ändern, wenn es die Mehrheit dafür gibt. Aber man darf nicht einknicken. Schon gar nicht vor Gewalt. 1998 ist ein schwarzes Jahr für die CDU. Bei der Bundestagswahl fallen ihre Stimmen erstmals seit 1949 unter die 40%-Grenze und sie verliert die Regierungsgewalt. Das hat weitreichende Folgen innerhalb der Parteistruktur. Kohl übergibt den Vorsitz der CDU an Wolfgang Schäuble und bekleidet selbst das Amt des CDU-Ehrenvorsitzenden. Für Angela Merkel, die ihren Ministerposten aufgrund des Machtwechsels verloren hat, haben die CDU-Mitglieder das Amt der Generalsekretärin vorgesehen. Wieder ist sie eine Vorreiterin, denn sie ist die erste Frau in dieser Position. Das Tief ihrer Partei setzt sich auch im folgenden Jahr fort. Im November 1999 platzt eine Bombe in den öffentlichen Medien. Die CDU-Spendenaffäre wird publik. Sowohl Helmut Kohl als auch Wolfgang Schäuble sind involviert. Nach und nach werden immer mehr Fakten enthüllt. Die Bevölkerung verliert zusehends das Vertrauen in die Politiker und insbesondere in die CDU. Angela Merkel weiß, wenn sie jetzt nicht handelt, wird die Partei und sie mit ihr untergehen. Und so zieht sie die einzig naheliegende Konsequenz, sie distanziert sich von den Betroffenen. In einem offenen Brief in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wendet sie sich an die Öffentlichkeit. Die Partei muss also laufen lernen, muss sich zutrauen, in Zukunft auch ohne ihr altes Schlachtross, wie Helmut Kohl sich oft selbst gerne genannt hat, den Kampf mit dem politischen Gegner aufzunehmen. Sie muss sich wie jemand in der Pubertät von zu Hause lösen, eigene Wege gehen. Das leuchtet allen Parteimitgliedern ein. Als Kohl und Schäuble ihren Hut nehmen, stellt sich die Frage, wer in ihre Fußstapfen treten wird. Im April 2000 entscheidet sich die Mehrheit für Angela Merkel. Sie wirkt harmlos und durch ihren Quereinstieg in die Partei unbelastet. Eben eine Frau mit weißer Weste, der die Bürger ohne Misstrauen begegnen. Der gleiche Abnabelungsprozess, den die CDU durchmacht, zieht sich auch durch Angelas Weg in der Politik. Sie hat alle ihre einstigen Förderer hinter sich gelassen und steht gefestigt und gestärkt auf eigenen Beinen. In der CDU diskutiert man seit dem Wahldebakel 1998, wer sich als nächster Kanzlerkandidat eignen würde. Je näher die Wahlen im September 2002 rücken, desto mehr kristallisieren sich zwei Favoriten heraus. Der CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident Edmund Stoiber und Angela Merkel. Doch Angela Merkel scheut die Konfrontation mit ihrem Konkurrenten. Sie befürchtet, dass die doch sehr konservativen CDU-Mitglieder einen Mann aus Bayern, der einen traditionellen Weg in die Politik genommen hat, gegenüber einer ostdeutschen Politik-Quereinsteigerin bevorzugen könnten. Außerdem könnte sie im Falle einer Niederlage ihren guten Stand in der Partei verlieren. Ihre bisherigen Erfolge möchte sie nicht aufs Spiel setzen. Deshalb zieht Angela Merkel nach einem vertraulichen Gespräch mit Edmund Stoiber in dessen Haus in Wolfratshausen ihre Kandidatur zurück. Eine Entscheidung, die sich im Nachhinein als sehr glücklich herausstellen sollte. Obwohl Angela Merkel Edmund Stoiber nach Kräften bei seinem Wahlkampf unterstützt, erlangt die SPD mit Gerhard Schröder als Bundeskanzler erneut knapp die Mehrheit. Die Wahlniederlage ihrer Partei kann Angela für sich in einen persönlichen Sieg verwandeln. Am 24. September setzt sie sich gegen Friedrich Merz durch und wird Oppositionsführerin der CDU-CSU im Bundestag. Als nun die SPD-Regierung nach einer Serie von Wahlniederlagen auf Länderebene vorgezogene Bundestagswahlen anstrebt, ist Angela Merkel gerüstet. Außer ihr kommen nicht viele andere als Kanzlerkandidaten in Frage. Edmund Stoiber ist nach seiner Niederlage noch nicht wieder richtig auf die Beine gekommen und neue Kandidaten wie Christian Wulff oder Roland Koch haben keine Zeit mehr, sich zu positionieren. So bleibt nur Angela Merkel übrig. Das Ergebnis der Bundestagswahl im September 2005 ist schwierig. Die SPD ist mit 34,2% der Stimmen stärkste Partei. CDU und CSU mit 35,2% jedoch stärkste Fraktion im Bundestag. Die Frage ist nun, welche Parteien in einer Regierung zusammenarbeiten werden. Viele Gespräche sind nötig, bevor am Ende eine entscheidungsfähige Regierung steht. Angela Merkel führt die Koalitionsverhandlungen souverän und nach mehreren Wochen steht fest, es wird eine große Koalition von CDU, CSU und SPD geben, mit Angela Merkel als Bundeskanzlerin. Nun steht Angela Merkel ganz an der Spitze. Eine Position, die ihr niemand so recht zugetraut hat. Als erstes gratuliert ihr Vorgänger Gerhard Schröder. Anschließend erhält sie auf Schloss Charlottenburg vom Bundespräsidenten Horst Köhler ihre Ernennungsurkunde. Doch es bleibt keine Zeit zum Ausruhen. Es geht zurück in den Bundestag, wo Angela Merkel vor dem Parlament ihren Amtseid ablegt. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann üben werde. So wahr mir Gott helfe, spricht sie mit fester Stimme. Am Nachmittag übergibt Gerhard Schröder im Kanzleramt die Geschäfte an Angela Merkel mit den Worten: Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg bei der Arbeit für unser Land. Seither setzt sich Angela Merkel unermüdlich dafür ein, Deutschland nach vorne zu bringen und seine zahlreichen Probleme zu lösen. Sie ist in vielerlei Hinsicht eine Vorreiterin. Sie ist nicht nur die erste Frau der deutschen Geschichte, die in das Kanzleramt einzieht, sondern zugleich die jüngste Kanzlerin seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Bei ihrer Wahl war sie gerade einmal 51 Jahre alt. Ihr einzigartiger, rasanter Aufstieg beeindruckt die ganze Welt. Das Wirtschaftsmagazin Forbes kürte sie 2006, 2007 und 2008 sogar zur mächtigsten Frau der Welt. Es bleibt spannend, ob Angela Merkel diesen Titel auch in den kommenden Jahren behalten wird.